Okay, ihr habt eben im ersten Teil dieses Workshops festgestellt, es gibt drei Personen, die alle drei die Revolution miterlebt haben, teilweise Akteure dieser Revolution waren und doch sehr unterschiedliche Einschätzungen dessen wiedergegeben haben, was da 1918, 1919 passiert ist. Ich will jetzt sozusagen einerseits das, was wir uns angeschaut haben, einordnen und gleichzeitig sozusagen einen ganz großen Bogen spannen und versuchen, in der kurzen Zeit, die ich habe, die unterschiedlichen Narrative, also die unterschiedlichen Erzählungen, die es über die Novemberrevolution vor allen Dingen in der Geschichtswissenschaft, aber zum Teil eben auch gesamtgesellschaftlich gab, wiederzugeben und darzustellen und vor allen Dingen zu zeigen, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Wenn die Forschung auf den Umgang der Akteure der Weimarer Republik mit der Revolution schaut, dann spricht sie davon, dass es sich um eine Revolution gehandelt hat, die keiner wollte. Also das heißt, die Leute, die Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, die 1918, 1919 mitgestaltet haben, die es miterlebt haben, von denen waren eben viele dabei, die von dieser Revolution hinterher nichts mehr wissen wollten. Andreas Wirsching, Historiker in München, sagt zum Beispiel, dass beim genaueren Hinsehen sich ergäbe, Zitat, dass faktisch keine einzige der politischen und gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland diese Revolution gewollt und dass es fast allen gewollt hatten und dass es fast allen schwer fiel, sie zu akzeptieren. Und es gibt ein interessantes Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist, von Wolfgang Nies, der sich diese ganze Revolutionsrezeption über die 100 Jahre angeschaut hat. Und der hat festgestellt, dass es im öffentlichen Diskurs der Weimarer Republik, also in den öffentlichen Diskussionen, in den Zeitungen und so weiter und so fort, etwa ein knappes Dutzend unterschiedliche Erzählungen über die Revolution, also unterschiedliche Deutungen über die Revolution gab. Und er sagt aber, dass die, Zitat, eigentlich naheliegendste Charakterisierung der Revolution, nämlich als Geburtsstunde der Deutschen Republik, wie er schreibt, fast gar keine Anhänger gefunden hat. Und wenn man sich die einzelnen Akteure in der Weimarer Republik anschaut, dann ist das durchaus eine zutreffende Beschreibung. Diejenigen, die sich wahrscheinlich noch am positivsten auf die Revolution bezogen haben, das waren die Akteure der politischen Linken, das war die Sozialdemokratie und das war die KPD, also die Kommunistische Partei. Aber auch sie beide hatten zum Teil Probleme mit dieser Revolution und vor allen Dingen haben sie sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Revolution gehabt. Ich finde, exemplarisch deutlich ist es am 8. November 1928 geworden, also einen Tag vor dem 10. Jahrestag der Revolution. Wenn man sich anschaut, wie diese beiden Parteien mit diesem Jahrestag umgegangen sind, an nur zwei verschiedenen Orten in Deutschland, dann wird, finde ich, diese Diskrepanz schon deutlich. Zum einen in Breslau. In Breslau, in der Stadtverordnetenversammlung, hat die Sozialdemokratie einen Antrag eingebracht mit Unterstützung der Kommunisten, sozusagen die Entmachtung des deutschen Adels jetzt auch im Stadtbild sichtbar zu machen. Sie haben nämlich beantragt, Straßen umzubenennen. Beispielsweise die Hohenzollernstraße, also Hohenzollern war das Herrschaftshaus, was den deutschen Kaiser gestellt hat, die Hohenzollernstraße in den Ferdinand-Lasalle-Weg, Ferdinand Lasalle, ein berühmter Sozialdemokrat des 19. Jahrhunderts, den Königsplatz in den August-Bebel-Platz und die Friedrich-Wilhelm-Straße in die Karl-Liebknecht-Straße. Es gab einen großen Tumult natürlich im Stadtparlament. Unter höhnendem Gelächter der Rechten hat diese Diskussion stattgefunden. Aber Sozialdemokraten und Kommunisten haben sie gemeinsam, haben diese Abstimmung gewonnen und tatsächlich zum 10. Jahrestag diese diese Straßenumbenennung durchgesetzt. Geht man jetzt mal, was weiß ich, 200, 300 Kilometer weiter nach Nordwesten, nämlich nach Berlin, da sieht es ganz anders aus. Am Abend des 8. November 1928 feiert die SPD am Gendarmenmarkt den Jahrestag, den 10. Jahrestag der Revolution, vor allen Dingen also gemeinsam mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war so eine Vorfrontorganisation, wo halt also 90-95% der Mitglieder tatsächlich auch Sozialdemokraten waren. Und sozusagen im Zentrum dieser Feier stand das Bekenntnis zur Republik. Über die Revolution wurde eigentlich wenig gesprochen. Es ging vor allen Dingen um die Republik. Gleichzeitig hat die KPD nach Neukölln geladen. 15.000 Leute sind gekommen. Und sie haben auch der Ereignisse des 9. November 1918 gedacht. Aber vor allen Dingen haben sie den 11. Jahrestag der großen sozialistischen Revolution in der Sowjetunion begangen, der nämlich einen Tag vorher war, am 7. November. Die Oktoberrevolution, das wissen vielleicht die meisten, in Russland hat nach unserem Kalender im November stattgefunden. Und genau dieses Ereignis haben sie vor allen Dingen gefeiert. Und wenn sie über die Revolution in Deutschland gesprochen haben, dann vor allen Dingen, Zitat, wie es in dem Bericht der Roten Fahne am nächsten Tag stand, vor allen Dingen unter Herausarbeitung der verräterischen Rolle, die die Sozialdemokratie gespielt hat und heute noch spielt. Erst am Abend haben sich dann KPD und SPD-Mitglieder doch noch in Berlin getroffen. Nach Abschluss der Veranstaltung kam es nämlich rund um den Neuköllner Hermannplatz zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Und diese kleine Geschichte stellt meines Erachtens in zugespitzter Form die unterschiedlichen Ausprägungen in der Erinnerungskultur der Parteien der Arbeiterbewegung in Bezug auf die Revolution dar. Einerseits waren sie sich einig in der Ablehnung des Kaiserreiches. Andererseits gingen dann aber schon bei der Bewertung der Revolution die Ansichten deutlich auseinander. Die Sozialdemokraten bezogen sich vor allen Dingen positiv auf die Republik, die aus der Revolution hervorgegangen ist, hatten aber einen schwierigen Umgang mit der Revolution selber, was natürlich auch damit zu tun hatte, mit der Rolle, die einige ihrer führenden Politiker in dieser Revolution gespielt haben. Dieser positive Bezug auf die Republik, der hat sich auch darin wiedergespiegelt, dass die Sozialdemokratie eigentlich vor allen Dingen den 11. August groß gefeiert hat. Der 11. August, das war der sogenannte Republiktag. Das war der Tag, an dem der Verfassungstag war das. Das war der Tag, an dem die Verfassung unterzeichnet wurde 1919. Und da haben sie immer große Veranstaltungen gemacht. Umgekehrt, die KPD haben vor allen Dingen nach Russland geschaut, wo eben ihre Genossinnen und Genossen den Versuch unternahmen, eine Gesellschaft jenseits. Da haben wir eben Leute, die sich sehr positiv auf die Revolution bezogen haben, die auch, als sie in der Regierung in Sachsen waren, in der Landesregierung waren, durchgesetzt haben, dass der 9. November zum Feiertag wurde in Sachsen. Aber insgesamt sieht man in der SPD, dass die Partei halt hin und her gerissen ist zwischen einerseits ihren bürgerlichen Bündnispartnern. Sie hat ja vor allen Dingen mit dem Zentrum und der DDP, also zwei konservativen, linksliberalen Parteien, koaliert in der Weimarer Republik, und auf der anderen Seite eben ihrer eigenen Basis, die einen eher positiven Bezug auf die Revolution hatte. Bei der KPD ist interessant, dass im Lauf der Geschichte der KPD sich die Wertung der Revolution verändert. Das hat viel mit der sogenannten Stalinisierung der KPD zu tun. Stalinisierung stellt den Prozess dar, dass die KPD im Lauf der Weimarer Republik immer abhängiger von Moskau wurde, immer undemokratischer wurde, im Prinzip auch die ganze Mitgliedschaft ausgetauscht wurde. Also aus einer sehr diskussionsfreudigen, basisorientierten Partei ist eine dogmatische Partei in der Weimarer Republik geworden. Und das spiegelt sich auch in dem Bild der Novemberrevolution wider. In den frühen Jahren hat die KPD sehr das Element der Selbstaktivität der Massen in der Revolution betont. Und in den späten Jahren der Weimarer Republik hat sie dann vor allen Dingen sozusagen ein Ereignis bei der Bewertung der Revolution in den Vordergrund gestellt, und das war die Gründung der KPD. Und sozusagen als Wertung, dass sie gesagt haben, die Revolution war eben nicht erfolgreich, weil es keine kommunistische Partei gab. Das können wir vielleicht, ich mache meinen Vortrag fertig. Ich mache meinen Vortrag fertig und dann diskutieren wir, okay? Das ist sozusagen die eine Seite, wie das in der Weimarer Republik diskutiert wurde, eben auf der politischen Linken. Aber den Diskurs bestimmt haben vor allen Dingen Konservative, Deutschnationale und Monarchisten, die die Revolution genauso ablehnten wie die Republik, die aus ihr hervorgegangen war. Und sie sind diejenigen, die dann eben auch die Dolchstoßlegende, über die wir eben gesprochen haben, vertreten. Also die Vorstellung, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei und nur durch die Aktionen der vaterlandslosen Gesellen in der Heimat den Krieg verloren hätte. Das ist sozusagen die zugespitzte Version der Dolchstoßlegende, die tatsächlich nur ein kleiner Teil der völkischen Rechten vertreten hat. Aber was es gab, war eine andere Version, weil selbst Teile, also führende Figuren des Kaiserreiches, zweifelten daran, dass der Krieg 1918 wirklich noch zu gewinnen war. Aber sie sagen, die aufständischen Arbeiter, die aufständischen Matrosen hätten die Armee daran gehindert, weiter zu kämpfen. Und nur wenn die Armee weiter gekämpft hätte, wäre sie in die Situation gekommen, also wären sie als sozusagen Eliten des Kaiserreichs in die Situation gekommen, dass sie einen ehrenvollen Frieden hätten aushandeln können. Und deswegen, weil sie eben nicht weiterkämpfen konnten, weil sie das nicht aushandeln konnten, ist ihnen dann das in Anführungsstrichen Schanddiktat von Versailles aufoktroyiert worden. Und das ist genau die Haltung, die wir dann in diesem Text von Herzfeld auch wiederfinden, den ihr vorhin gelesen habt. Und solche Erzählungen, also diese Version der Dolchstoßlegende, hat tatsächlich dann eine enorme Wirkung während der Weimarer Republik entfaltet. Und die Geschichtswissenschaft geht eigentlich davon aus, dass das über zwei Jahrzehnte die einflussreichste Interpretation der Revolution bleiben sollte, weil sie wirklich bis weit ins bildungsbürgerliche Milieu auch gereicht hat. Ein zweites wirkungsmächtiges Narrativ aus der Weimarer Republik war das, was wir bei Noske vorhin gehört haben, die Bolschewistenfurcht. Also das Argumentationsmuster, dass eine vermeintlich bolschewistische Machtübernahme bevorstand, entweder im November 1918 und wenn nicht dann, dann zumindest im Frühjahr 1919. Und dass sozusagen das Vorgehen der Regierung darauf abgezielt hätte, diese bolschewistische Machtübernahme zu verhindern. Und auch später, also das hat sich sozusagen sehr früh nach der Revolution entwickelt, und auch später im Verlauf der Weimarer Republik, also auch den Phasen der relativen Stabilisierung und so, ist diese Erzählung präsent geblieben, dass die Republik ihre Existenz eben dieser Abwehr der bolschewistischen Gefahr verdankte. Und diese Erzählung, das haben wir hier bei Noske gesehen, war vielleicht nicht wirkmächtiger als die Dolchstoßlegende, aber sie hat sozusagen noch weiter ausgestrahlt, nämlich bis ins sozialdemokratische Milieu hinein. Interessant ist, dass beide, Bolschewismus, Antibolschewismus und Dolchstoßlegende, mit rassistischen Klischees einhergehen, also der Antibolschewismus natürlich immer mit antirussischen Ressentiments, sozusagen die Welle, die aus dem Osten hinüberschwappt und so weiter und so fort, und vor allen Dingen in der Dolchstoßlegende auch ganz stark antisemitische Versatzstücke enthalten waren. Beispielsweise, ich lese mal ein Zitat vor, von General Wilhelm Gröner, der in seinen Memoiren schrieb, Zitat, 4 Jahre war das deutsche Volk ungebrochen gegen eine Welt von Feinden. Nun lässt es sich wie eine Leiche umwerfen von einer Handvoll Matrosen, denen das russische Gift eingespritzt war. Und genau, es geht noch weiter. Und wer sind die Drahtzieher? Juden, hier wie dort. Und das ist halt keine Einzelstimme, sondern das ist ein häufig vorkommendes Motiv auf der völkischen Rechten. Was so natürlich seinen Hintergrund darin hat, dass einige Vertreter, aber natürlich trotzdem eine Minderheit, prominente Vertreter der Linken, einen jüdischen Hintergrund hatten, wie Rosa Luxemburg, wie Eugen Leviné und so. Aber es ist natürlich trotzdem, also muss ich ja nicht erklären, warum das antisemitisch ist. So. Interessanterweise, oder was heißt interessanterweise, auch das ist ja relativ klar, dass die Akteure der völkischen Bewegung dabei dann natürlich auch wenig Unterschiede gemacht haben zwischen den verschiedenen Fraktionen der Linken, ne, die wir vorhin hier ausdifferenziert haben, also Kommunisten, Sozialdemokraten, sogar liberale Demokraten, das waren für sie alles das Gleiche. Sie haben einen sehr grundsätzlichen Antimarxismus und eben auch Antiliberalismus vertreten. Und in dieser Tradition stand natürlich auch die NSDAP einerseits in der Tradition des Antibolschewismus und zum anderen eben auch in der Tradition der Durchstoßlegende und damit eben in dieser Vorstellung, dass die Akteure des November 1918 Verrat am Vaterland begangen hätten. Dementsprechend haben sie die Sozialdemokratie stets als Novemberverbrecher diffamiert und dementsprechend war es eben auch von Anfang an, also von Beginn der Republik an, das erklärte Ziel der NSDAP, die sogenannte Schmach von 1918 zu revidieren und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Und dementsprechend galt der NSDAP während der Weimarer Republik der 9. November als, Zitat, Unglückstag oder in Anführungsstrichen schwarzer Tag, der tatsächlich in den ersten Jahren mit entsprechenden Trauerveranstaltungen begangen wurde. Das änderte sich dann erst 1923 im Jahr des Hitlerputsches, der nämlich keineswegs zufällig an diesem Tage, am 9. November 1923, stattgefunden hat, am 5. Jahrestag der Revolution. Mit ihm hat sich die nationalsozialistische Bewegung einen eigenen Feiertag geschaffen, den sie jetzt eben gegen die Revolutionsfeiern der Linken setzen konnte. Und auch die Gründung der SS im Jahr 1925 war sehr bewusst auf den 9. November gelegt und nicht zuletzt die Reichspogromnacht von 1938, die am 20. Jahrestag der Revolution stattfand. Und als die Nationalsozialisten dann 1933 an die Macht gekommen sind, haben sie natürlich als erstes tatsächlich diese vermeintliche Schmach von 1918 revidiert, indem sie diejenigen, die sie dafür verantwortlich zeichneten, ihre Organisationen verboten und in die ersten Konzentrationslager steckten, also sprich die Organisation der Arbeiterbewegung, die in den ersten Monaten des Jahres 1933 verboten wurden, ihre Mitglieder verhaftet wurden, später ermordet wurden oder eben ins Exil gehen mussten. Nach der NS-Herrschaft 1945 hat die Geschichtswissenschaft sowohl in Ostdeutschland als auch im Westen an einige Deutungen der Weimarer Zeit angeknüpft. Eine Deutung hat eine weniger große Rolle gespielt, das war die Durchstoßlegende. In der DDR hat man sich vor allen Dingen an den Narrativen der späten KPD orientiert, also nicht Selbstaktivität der Massen, sondern es fehlte eine entschlossene marxistische Partei, die in den Massen verwurzelt war. Das zeigte sich beispielsweise 1958, als eine Kommission unter Leitung von Walter Ulbricht getagt hat, der damals erster Sekretär des Zentralkomitees der SED war, Und da wurde genau das Fazit über die November-Revolution gezogen, dass die Revolution deswegen unvollendet geblieben sei, also eine bürgerliche Revolution gewesen sei, weil eine marxistisch-revolutionäre Arbeiterpartei gefehlt hatte. Der unausgesprochene Subtext war natürlich, mit der SED gibt es jetzt eine solche Partei, und im Kern sollte das auch das Narrativ in der DDR bleiben, wobei es tatsächlich auch da Abweichungen gab. Und der Rudolf Lindau, den ihr eben gelesen habt, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil einerseits hat er natürlich genau diese Erzählung wiedergegeben, es fehlte die Partei, aber was Lindau gemacht hat und wofür er auch kritisiert wurde in der DDR, ist, dass er gesagt hat, diese Revolution war ein Ansatz in eine sozialistische. Und da hat er natürlich der Ulbrichtschen These von der bürgerlichen Revolution widersprochen. In der Bundesrepublik haben sich Historiker derweil darum bemüht, die von den Nationalsozialisten als Novemberverbrecher geschmähten Sozialdemokraten zu rehabilitieren. Gleichwohl hat sich auch hier der Zeitgeist in den Erzählungen widergespiegelt. Also kam es nicht von ungefähr, dass Karl Dietrich Erdmann im Jahr 1955, also in der Hochzeit des Kalten Krieges, formulierte, es habe im Winter 1918-19 nur zwei Alternativen gegeben. Bolschewismus oder parlamentarische Demokratie. Und zwar parlamentarische Demokratie im Bündnis mit den alten Eliten. Und Erdmanns Position kann man durchaus eine gewisse Wirkmächtigkeit zusprechen, weil er zu der Zeit beim einflussreichen Handbuch der deutschen Geschichte als Kommentator zum Band der Weimarer Republik verantwortlich war. Also er war schon einer der Historiker, der Geschichtsbilder hier mit bestimmt hat. Als dann in den 60er Jahren zu einer Phase außenpolitischer Entspannung kam, zugleich sich das innenpolitische Klima liberalisierte, hat das auch Auswirkungen auf das Geschichtsbild gehabt. Natürlich vor allen Dingen im Kontext der 68er-Bewegung ist ein starkes Interesse an der Rätebewegung erweckt, die viele Linke als Vorbild für ihre Bewegung gesehen haben. Die entsprechenden Dokumente wurden damals nachgedruckt. Auf Transparenten der Studierendendemonstrationen war der Slogan, alle Macht den Räten zu lesen. Rudi Dutschke hat mit seinen Mitstreitern über die Ausgestaltung der künftigen Räterepublik West-Berlin diskutiert und so weiter und so fort. Und in der Wissenschaft gab es sozusagen Vorreiter dieser Entwicklung, nämlich vor allen Dingen Eberhard Kolb und Peter van Oertzen, die schon Anfang der 60er Jahre zwei wichtige Arbeiten über die Rolle von Arbeiterräten und von Betriebsräten in der Revolution veröffentlicht haben. In der Folgezeit, also dann in den 60er und vor allen Dingen 70er Jahren, sind die Ereignisse von 1918-19 dann sehr umfassend untersucht worden. Also man kann sagen, das ist wirklich die Hochphase der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Revolution, wie es insgesamt die Hochphase mit Arbeiterbewegungsgeschichte war. Es gab Historiker, die beispielsweise diese These widerlegt haben, dass die Rätebewegung ein Hort des Bolschewismus gewesen sei, also die Frage, die wir vorhin schon mal kurz hatten. Sie haben anhand von Regionalstudien aufgezeigt, dass eben an den meisten Orten nicht die radikale Linke die Räte dominiert hat, sondern eben die Sozialdemokratie. Und das führte dann natürlich auch zur Einschätzung, dass das Vorgehen der Sozialdemokratie gegen diese Rätebewegung maßlos überzogen gewesen wäre, also die Niederschlagung dieser Rätebewegung und zu der Einschätzung, dass die Partei durchaus eine Chance auf eine umfangreichere Demokratisierung des Landes 1918-19 vertan hätte. In den 80er Jahren lässt dann das Interesse an der Revolution wieder nach. Das ist die Zeit von der geistig-moralischen Wende, die Helmut Kohl ausgerufen hat. Konservative Historiker versuchen jetzt sozusagen das wieder zurückzudrängen. Ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich eben nicht ausgeteilt habe, aber den ihr gerne noch lesen könnt, von Eckhard Jesse und Henning Köhler, wo sie gegen diese Deutung, die Revolution sei eine versäumte Chance zur Demokratisierung gewesen, dagegen ansprechen und eben versuchen, erneut dieses Narrativ als Abwehrkampf gegen den Bolschewismus auf die geschichtspolitische Agenda zu setzen. Interessanterweise ist das genau die Zeit, wo auch der Historikerstreit stattfindet. Im Historikerstreit ging es um die historische Einordnung der NS-Verbrechen. Und die konservativen Protagonisten in diesem Streit haben hier ein sehr ähnliches Argumentationsmuster vertreten, weil sie haben nämlich die Singularität des Holocaust in Frage gestellt und den Massenmord der Nationalsozialisten als Reaktion auf die Massenverbrechen in der Sowjetunion, auf das Gulag-System in der Sowjetunion dargestellt, also gewissermaßen auch als eine Abwehr des Bolschewismus. In beiden Debatten hat sich diese Seite nicht durchgesetzt. Gleichwohl hat es bei der Novemberrevolution nicht dazu geführt, dass es nochmal einen neuen Aufschwung in der Forschung gegeben hätte. Im Gegenteil, es gab weniger Forschung darüber und auch in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik ist die Novemberrevolution immer weiter in Vergessenheit geraten und hat Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich nur noch eine marginale Rolle gespielt. Das ist eine Entwicklung, die sich dann eben nach der Wiedervereinigung fortsetzt. Der Kommunismus war besiegt, das vermeintliche Ende der Geschichte wurde ausgerufen und Alternativen mussten jetzt nicht mehr diskutiert werden und dann eben auch nicht anhand von historischen Beispielen. Und dementsprechend hat Dieter Dowe, der war damals Leiter des Historischen Forschungszentrums der Friedrich-Ebert-Stiftung, der klagte zum 80. Jahrestag der Revolution, also 1998, dass die Revolution, Zitat, nach 1989 in eine Falte im Mantel der Geschichte gerutscht zu sein schien. Und tatsächlich war zu dieser Zeit das Interesse an der Beschäftigung mit der Revolution an einem Nullpunkt angelangt. Und nicht von ungefähr hat Alexander Gallus, auch ein Historiker, noch im Jahr 2010, also vor 8 Jahren, einen Sammelband zum Thema rausgebracht, der den Titel trug, Die vergessene Revolution. Also wir haben sozusagen ein Ereignis, was Jahrzehnte vorher stark erforscht wurde, aber was eben jetzt in den frühen 2000ern überhaupt keine Rolle mehr spielte. Es galt im Kern auch schon am 90. Jahrestag, also 2008, genau wie die vorhergehenden Jubiläen, also 80. und auch 75. Jahrestag, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die einzigen Akteure, die sich damals wirklich bemüht haben, die Jubiläen zu begehen, das waren die SPD und die Linke und die beiden dazugehörigen oder ihr nahestehenden Stiftungen. Ansonsten wurde weder in den Feuilletons umfangreich berichtet, noch gab es ein offizielles Gedenken an die Revolution. Im Gegenteil, teilweise haben staatliche Stellen sogar versucht, die Ereignisse in Vergessenheit zu bringen. Das Bayerische Kultusministerium hat nämlich 2008, kurz vor dem Jubiläum, die Entscheidung getroffen, die Novemberrevolution aus den Lehrplänen der gymnasialen Oberstufe zu streichen. 2008, genau. So, jetzt machen wir einen Sprung 10 Jahre in die Jetztzeit und die Situation ist meines Erachtens eine völlig andere. Ich glaube, wenn man nochmal versucht, nur ein paar Jahre zurückzudenken, ihr geht in eine beliebige Buchhandlung in irgendeiner Großstadt, schaut euch die Geschichtsregale an, dann findet ihr natürlich viel NS-Zeit, ihr findet viel Nachkriegszeit, ihr findet sogar ein bisschen was über das 19. Jahrhundert, ihr findet fast gar nichts über die Weimarer Republik, oder ihr fandet bis vor ein paar Jahren fast gar nichts über die Weimarer Republik und im besten Fall ein Buch, meistens von Sebastian Haffner, über die Revolution von 1918. Und das hat sich jetzt zum 100. Jahrestag fundamental geändert. Ich habe mir jetzt im Vorfeld den Spaß gemacht, einfach mal bei Amazon zu gucken, was seit dem 1. Januar 2018 unter dem Stichwort Revolution 1918 erschienen ist. Und wir kommen auf 85 Bücher. Da sind zum Teil Romane bei, da sind zum Teil auch Wiederveröffentlichungen, aber ich würde sagen, also mindestens 60 Sachbücher, die die Revolutionszeit auf regionaler Ebene untersuchen, die einzelne Akteure sich anschauen oder die eben auch nochmal die großen Geschichten, also die Gesamtgeschichte erzählen. Zudem, Ja, das ist auch super, genau. Aber eben auch viele Neuveröffentlichungen. Das ist halt das Spannende da dran. Vielleicht sozusagen noch als kleiner Schlenker, als zum 90. Jahrestag hat Helga Grebing, die SPD-Historikerin, auch ein Band rausgebracht zur Revolution. Und da sind nur alte Texte sozusagen wiederveröffentlicht worden, was eben auch nochmal widerspiegelte, dass es kaum neue Forschung damals gab. Das ist jetzt anders. Wir sehen es aber auch im öffentlichen Raum. In fast jeder kleinen Stadt, wo die Revolution eine Rolle gespielt hat, finden dieses Jahr Ausstellungen statt oder Theaterstücke. Beispielsweise in Hamburg gibt es ein sehr schönes Theaterstück zu den Ereignissen von 1918-19. Gerade hier in Kiel gibt es natürlich sehr vielfältige Aktivitäten. Und da sind wir natürlich bei der Frage, wie wird die Revolution denn heute erzählt? Und ich habe mal eine der Neuveröffentlichungen mitgebracht von zwei Journalisten, Lars Broder-Keil und Sven Felix Kellerhoff, die sozusagen am laufenden Band Geschichtsbücher schreiben. Jetzt haben sie ein Lob der Revolution veröffentlicht. Und dieses Lob der Revolution trägt den Untertitel. Und der ist programmatisch für das, was wir im Moment erleben, die Geburt der deutschen Demokratie. Tatsächlich gehen alle relevanten Aktivitäten, die stattfinden, genau in diese Richtung. Die Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag vergangenes Jahr verabredet, eine Konzeption zur Förderung der verschiedenen Orte deutscher Demokratiegeschichte zu erarbeiten, wo das natürlich mit reinfällt. In Weimar, auf jeden Fall in Thüringen, ist ein Weimarer Republik e.V. gegründet worden, der großzügig vom Innenministerium ausgestattet, also finanziell ausgestattet wird. Und auch Kiel, wo wir ja jetzt gerade sind, macht große Aktivitäten in die Richtung, sich selber als Wiege der Deutschen, ein Geburtsort der deutschen Demokratie zu stilisieren. Man muss dazu wissen, und hinter den Aktivitäten, die in dieser Stadt stattfinden, steckt das Stadtmarketing. Also die sind vorantreibender Akteur. Die einzigen, die so ein bisschen aus der Rolle fallen, ihr könnt es euch denken, ist das Bundesland Bayern. Im Bundesland Bayern sind zwar die Ereignisse von 1918-19 mittlerweile wieder in die Lehrpläne aufgenommen worden. Es gibt auch vielfältige Aktivitäten zur Bayerischen Räterepublik und so, aber das hat sozusagen nichts mit offizieller Geschichtspolitik zu tun. Der Kurt-Eisner-Verein ist sehr, sehr, sehr aktiv dabei. Aber von Seiten der Landesregierung wird natürlich dieses 100. Jubiläum nicht als 100. Jubiläum der Demokratie gegründet, sondern als 100 Jahre Freistaat. Wo dann natürlich verschwiegen wird, dass Kurt Eisner derjenige ist, der diesen Freistaat ausgerufen hat. Doch insgesamt zeigt sich eben mit Blick auf die bisherigen Publikationen, auf die bisherigen Aktivitäten, ich habe es gesagt, dass jetzt das, was Wolfgang Nies eingangs als naheliegendste Charakterisierung geschildert hat, nämlich dass die Revolution die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland darstellte, dass das jetzt sozusagen das vorherrschende Narrativ wird. Das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass Fragen von weitergehender Entwicklung, also beispielsweise Rätebewegung und so weiter, eine nur sehr untergeordnete Rolle spielt. Aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Veränderung zu dem, was wir die letzten 20 Jahre erlebt haben. Und warum das so ist, das können wir jetzt gemeinsam diskutieren. Thank you.